Hommage an Ken. Eine fünfstündige Rocknacht im Deutschlandfunk über die Kölner Gruppe Ken, vorgestellt von Karl Lippegaus. Das hier ist die Stimme von Gitarrist Michael Caroli. Die Sache ist, Jackie, genau wie ich, spielt mit den Ohren. Und damit ist alles klar. Die ganze Platte, die jetzt rausgekommen ist, ist mit den Ohren gemacht. Mit nichts anderem. Was erstaunlicherweise sind die wenigsten Platten, die man zu hören kriegt, mit den Ohren gemacht. Das ist ganz klar. Zahlreichen Ken-Konzerten bleibt besonders eins in den Annalen, das Freikonzert am 4. Februar 1972 in der großen Kölner Sporthalle. Ein echtes Ereignis. Ken spielen, während ein Team aus Akrobaten und ein Jongleur zwischen ihnen agieren. Ein 70-Jähriger streicht über eine singende Säge. Ken vor 10.000 Menschen bei einem Großereignis, das ihnen besonders am Herzen liegt. Sie bitten ihren Freund Peter Pschigoda, den Cutter vieler Filme von Wim Wenders, um einen Dokumentarfilm. Mit Hilfe von 4 Kameraleuten entsteht der Film Ken Free Concert, montiert aus langen Passagen des Freikonzerts und aus Studioaufnahmen. Thank you. September 1970 hatten die Rolling Stones ein Konzert in Köln gegeben, das durch schwere Ausschreitungen beeinträchtigt wurde und das bei Stadtvertretung und Verwaltung ein langwährendes Misstrauen gegen die junge Rockkultur schürte, schreibt Robert von Zahn. Die Verwaltung verhängte für städtische Veranstaltungen eine absolute Rock-Abstinenz, die erst 1972 gelockert wurde. Unter anderem setzte sich Anke Brunn als Stadtverordnete für Cairns Rockunternehmen ein und Kulturdezernent Kurt Hackenberg erklärte sich bereit, 7.500 deutsche Mark für die Miete der Sporthalle aus seinem Kulturetat zu bezahlen. Es wurde für die Stadtverwaltung zum Testfall, inwieweit der Rock gesellschaftsfähig in Köln war. Für die Leitung der Sporthalle war es eher ein finanzielles Experiment. Durchaus unsicher erschien es ihr, ob die Einnahmen eines Rockkonzerts die entstehenden Schäden übertreffen würden. Am Tag vor dem Free Concert spielten sich bei einer Kundgebung von 2000 überwiegend jungen Menschen gegen die Preise der Kölner Verkehrsbetriebe auf dem Neumarkt tumultartige Szenen ab. Es kam zu einem massiven Polizeieinsatz und zu neuen Befürchtungen hinsichtlich des Rockkonzerts. Doch nach dem 3,5-stündigen Auftritt von Can waren alle hochzufrieden. Alle Scheiben waren intakt, es hatte keine Ausschreitungen gegeben und die Polizei war nicht tätig geworden. Ken ist eine Gruppe, bei der jedes Album auf andere Weise entstanden ist, hat Holger Schucker einmal gesagt. Mai 1975, die Gruppe unterschreibt Verträge bei der deutschen Plattenfirma EMI Elektrola und dem englischen Label Virgin. Für die Briten war es ein logischer Schritt, Ken zu dieser Zeit unter Vertrag zu nehmen, da sich das Label auf experimentelle Musik aus England und Europa konzentriert hatte. Unter anderem brachten Virgin Platten von Henry Cow, Robert Wyatt und Tangerine Dream heraus. K Can geht auf ihre 5. England-Tournee, auf der sie ihre Konzerte erstmals mehr oder minder durchstrukturieren. Die erste Hälfte besteht aus Chain Reaction, ein Stück, das es Michael Caroli ermöglicht, seine Gitarre zu stimmen. Dann kommen Bel Air und Dizzy Dizzy. Die zweite Hälfte beginnt regelmäßig mit dem Titel Pinch, den wir jetzt hören. Die Art, wie Can auf der Bühne mit Pinch verfahren, 3 Jahre nach der Originalaufnahme, ist ein gutes Beispiel für eine ihrer Lieblingstechniken. Die Erzeugung einer Stimmung mithilfe einer sehr offenen Rhythmusstruktur und das Aufrechterhalten der Spannung in Kombination mit einer fließenden Melodik und Rhythmik. Hier ist die Studioversion von Pinch aus dem Album Ege Bamyasi. Oh, no. every word you got a piece on your bed. Ich bin eigentlich nie ein richtiger Showmann gewesen. Ich bin einfach eigentlich ein purer Musiker gewesen, ein Jazzmusiker. Der ganze, diese ganze Glamour-Geschichte bei Can war eigentlich mehr dazu da, mich selber in Stimmung zu bringen, als da eine Show abzuziehen. Der Einzige, der die Showgeschichte, ich glaube, die Showgeschichte hatten zwei Leute bei Can schon richtig gepackt. Das waren Holger und Irmin. Ja. Die schon an Show gedacht haben. Ich habe nie an Show gedacht. Und Jackie mit Sicherheit auch nicht. Der hat auch einfach nur getrommelt. Und auch die entsprechenden Jackie Sänger. Jackie ist ein wirklicher Showmann, ist meine Meinung. Das kann ja sein. Aber unheimlicher Komiker. Und Jackie hat nie auch nur einen Gedanken an sein Image verschwendet. Während... Was Holger ja sehr... Holger verschwendet die Gedanken nicht, aber Holger hat sehr früh, der hat schon 68 hat er schon uns vorgeführt, was er ab jetzt macht und wie toll das ist und alles. Mit Michael und Shirley Caroli 1981 in einem koreanischen Restaurant hier in Köln. Ende 1971 mieteten Can ein ehemaliges Kino in Weilerswist an. Wir wollten nicht, dass jemand sagt, ihr habt jetzt 3 Wochen, um eine Platte zusammenzuhauen, erinnert sich Irmin Schmidt. Unsere Stücke erzählen ja den Prozess des Entstehens mit und der ist manchmal sehr lang und langwierig. Das kann man in einem Studio in kurzer Zeit nicht realisieren. Wir haben gesagt, wir spielen so lange, bis eine Platte fertig ist. Und wenn das ein Jahr dauert, dann dauert das eben ein Jahr. Das erste Album, das im bandeigenen riesigen Inner Space Studio in Weilerswist entsteht, ist Ege Bamyasi, das wir gerade hörten, das die Gruppe in einer weitaus entspannteren Stimmung zeigt als noch zu den Zeiten auf Schloss Nörvenich. Der mit 1500 ausgedienten Matratzen aus Bundeswehrbeständen gedämmte Aufnahmeraum sorgt für einen angenehm trockenen Klang. 1975 schafft sich die Band eine eigene 16-Spur-Maschine an. Die eigenen 4 Wände bieten ideale Arbeitsbedingungen. Man hat Zeit zu experimentieren und technische Probleme zu lösen. Come back. wie zum Beispiel Vitamin C ja eigentlich ein Titelsong für den Fuller-Film war. Aber auf Egebamiyazi einfach als Song war. Wie hieß nochmal dieser Film von Samuel Fuller? Tote Taube in der Beethovenstraße, ja, glaube ich, hieß er. Ja. Das war die Stimme von Irmin Schmidt. Holger Tschukai, Zitat: Was für uns sehr wichtig war, bevor wir als Can zusammenkamen, hatte Irmin bereits einen Filmmusikauftrag. Wir hatten zwar noch kein Studio, uns gerade mal einen Tag zusammengesetzt, uns die Hand geschüttelt, aber es stand schon ein Filmmusikauftrag ins Haus. Geld so gut wie keines, aber immerhin eine Aufgabe. Der Film hieß Agilog und Blabo, ein richtiger 1968er Underground-Film, verwackelte Kameras, Thema, seinen eigenen Weg gehen. Wir lieferten eine ganz passable, intelligente Filmmusik. In der Wohnung von David Johnson, einem Stockhausen-Schüler wie wir, bauten wir alles auf. Wir sind nicht ins Studio gegangen. Irmin sagte schon ganz richtig am Anfang, wenn wir als Band richtig etwas hermachen wollen, dann müssen wir von Beginn an ein eigenes Tonstudio haben, damit wir dort ganz ungezwungen Aufnahmen machen können. Das war ein gegenläufiger Aspekt zur üblichen Vorgehensweise. Man hat immer gedacht, technisch braucht man super Qualität in Richtung Hi-Fi. Unsere Entscheidung war das Gegenteil, Richtung Lo-Fi, Low Fidelity. Aufgrund von Notwendigkeiten bereitwillig Einbußen in Kauf nehmen. Ausgehend von der Annahme, dass sich das in der einen oder anderen Weise als Aufnahmecharakteristikum oder das, was man als Sound bezeichnet, niederschlagen würde. Wir erhielten dann einen Raum in Schloss Nörvenich, weil wir dort bei einer Picasso-Ausstellung gespielt hatten. Wir bekamen ihn einfach so, diesen Raum. Dort verkehrten Galeristen und ein Künstlerpublikum, das sich für Andy Warhol und Velvet Underground interessierte. So spielte dort Can zum ersten Mal überhaupt öffentlich, obwohl wir noch nie geprobt hatten. Nur eine Sache war sofort klar, der Sänger hatte von vornherein viele Wiederholungen drin. Upstairs, downstairs sang er immer wieder, 3 Stunden lang, Treppe rauf und runter. Es war ein sehr modernes Konzept. Holger Tschukai. Es geht nur begrenzt. Man guckt nach innen, ne? Ja. Es ist was abgeschaltet, ich hab's auch gemerkt bei Jackie. Man kann Jackie nicht stoppen, wenn er spielt. Außer man berührt ihn körperlich und schüttelt ihn. Du kannst vor ihm machen, was du willst. Damit, dass er dich nur sieht, hört er nicht auf. Wahrscheinlich, wenn man also einen Benzinkanister vor ihm ausschütten würde und anzünden, würde er vielleicht aufhören. Oder akustische Signale, sofort. Aber es geht eben alles in die akustische Welt. Und es wird Macht akustisch ausgeübt. Und die Kommunikation geht ja akustisch vor sich. Wenn wir in einem anderen Tonstudio aufnehmen, wäre der Sound auf jeden Fall manipuliert, sagt Irmin Schmidt. Unsere erste Platte Monster Movie wurde mit einem simplen Tonbandgerät aufgenommen, das jeden Tag seinen Geist aufgab. Wir hatten nur zwei Lautsprecherboxen, von denen eine einen seltsamen, verzerrten Sound von sich gab. Dann hatten wir noch einen Verstärker und zwei Mikrofone. Das war alles, was es in diesem ersten Raum in Schloss Nervenich gab. Das gesamte Equipment dessen, was wir als unser Studio bezeichneten. Dead Pigeon Suite von 1972. Thank you. 10.000 Schnitte, die das Band hat, das hat ja damit zu tun, dass man auf tausende Male hört. Und hören ist nichts anderes als meditieren. Ich höre genau zu und immer wieder zu. Und zum ersten Mal, wenn das abgemischt ist, habe ich doch den ganzen Bandwickel, wo die ganze Musik drauf ist, die habe ich in der Hand und kann meine Musik anfassen. Das ist ein Gefühl wie Weihnachten. Und damit verbringe ich dann über Monate, wenn man so will, die Musik anzufassen. Nur noch wie ein Spürhund die Spur abschnüffeln und sagen, hier, hier, hier, hier. Da sind die geheimen Punkte, die müssen zusammen, diese müssen getrennt werden. Hier müsst ihr am besten das Ding rausmachen. Da setzt am besten hier eine Orgel rein. Halt, wenn da von da noch ein Radio irgendwie, dann wird was abgestimmt. Genau, da kommt das noch drüber. So werden ja die Sachen gemacht. Das kann man aber gar nicht diskutieren, weil diese Entscheidungen, die sind so vielfältig und so schnell. Das würde alles in der Diskussion stecken bleiben. Aha. Ja, deswegen, meine Musik hat viele bewusste Entscheidungen drin, die irgendwann mal besprochen sind. Aber ich habe viele Diskussionen geführt mit Ken. Und ich habe gewusst, wo sie hingeführt haben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne so stark Hand anlege. You lose it! You lose it, you lose it, you lose it, you lose it, you'll be done. Die Dead Pigeon Suite, eine Variation über dem Ken-Erfolgssong Vitamin C. Dezember 1971, sie verlassen Schloss Nörvenich, verlegen ihr Studio in ein altes Kino nach Weilerswist, ungefähr 20 Kilometer von Köln. Das neue Studio wird in Erinnerung an den ersten Namen der Gruppe Inner Space getauft. Als erste Aufnahme entsteht hier im Auftrag der ARD die Musik zur TV-Serie Das Messer, ein Krimi nach Francis Durbridge. Das Titelthema, ironisch Spoon betitelt, kommt in Deutschland als Single heraus und wird ein Hit. Be soon with your fork, reads a knife, speaks a joke, she snuffs your life. Carry a moon in the afternoon, hiding a spoon, she will be soon with your fork, reads a knife, speaks a joke, she snuffs your life. Ken wird uns nachher noch in einer Variation wieder begegnen, aber jetzt ist es Zeit für das Kalenderblatt im Deutschlandfunk. Hommage an Ken, Cannibalism, eine fünfstündige Radionacht-Rock im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Karl Lippegaus. Cannibalism. Play it again, Ken. Das Porträt einer ungewöhnlichen Rockband. Hauptdarsteller sind Holger Tschukai. Junge Leute sind dabei, am meisten zu wachsen. Haben das größte Wachstum vor sich. Und das interessiert mich. Das ist für mich irgendwie die Geburtsstunde vom Geist. Michael Caroli. Ich höre heute alte Sachen von Monster Movie, habe ich neulich mal gehört. Ich wäre damals einfach nie drauf gekommen, was da dann eigentlich gut war. Jackie Liebezeit. Was ist der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffeeersatz? Ich kann dir ein Blinder sagen. Hildegard Schmidt. Wie ich so überhaupt in dieses ganze Business reingerutscht bin. Ja, nun, also, also. Und Ermin Schmidt. Wann hat das bei dir angefangen mit der Filmmusik? Die ersten Symptome. Ja. Dieses 8 Minuten lange Stück aus dem Bereich des Albums Ege Bamyasi, Future Days, ist eine der vielen Variationen über dem Spoon-Thema von Ken, jener Single, die so erfolgreich wurde, Anfang 1972, Nummer 1 der deutschen Top 30 mit über 200.000 verkauften Singleplatten. Dieses Stück, 8 Minuten lang, hieß Messer, Scissors, Fork and Light und tauchte erst 2014 auf dem Dreieralbum The Lost Tapes, die verlorenen Tonbänder von Ken, auf. Die Studioalben entstehen aus Live-Improvisationen, die geschnitten und neu zusammengesetzt werden. Der prinzipielle Unterschied zu den Konzerten von Can ist der, dass die Gruppe sich nicht aufnimmt, um dann zu einer Post-Production überzugehen. Sie spielen direkt fürs Publikum, weder Montage noch Künstliches vorausplant. Während sie bekannter werden, steigt die Nachfrage nach Konzerten. Rund 15 1971, ca. 20 Auftritte 1972 und etwa 40 Konzerte im Jahr 1973. Nur wenige werden mitgeschnitten, noch weniger von der Gruppe selbst. Can plant nichts voraus, jedenfalls nicht Live-Musik für spätere Alben einzufangen. Es gab während ihrer offiziellen Zeit zwischen 1968 und 1979 kein einziges Live-Album von Can. Wie der Jazzmusiker Eric Dolphy am Ende seines Stückes Miss Anne 1964 sagte: Wenn die Musik zu Ende ist, ist sie in Luft aufgegangen und du kannst sie nicht mehr einfangen. Inner Space Studio, Weilerswist, August 1973. Holger Tschukai Bass, Michael Karoli Gitarre, Jackie Liebezeit Drums und Percussion, Irmin Schmidt Keyboards und Damo Suzuki Vocals. Spray aus dem Album Future Days. Als Bassist ist Holger Tschukai nur mit John Cale zu vergleichen, fand Julian Cope in seinem Buch Krautrock Sampler. Aber als Arrangeur hat Holger nicht seinesgleichen. Obwohl Epen wie You Do Right 20 Minuten live aufgenommen worden waren, begannen viele von Cans größten Songs als Freeform Jams. Es war Holgers Geist, der ihnen Strophen, Refrains und Strukturen gab. Die frühen Can-Alben verdankten alles Tschukais brutalen redaktionellen Tonschnitten, und es ist ein Defizit der späteren Platten, dass er gewisse Teile der Musik stehen ließ. Aber jetzt kam eine schwierige Zeit für Can. Die britische Presse bejubelte sie als Retter des Rock und machte viel Wind um die Stockhausen-Connection. Mit Bullshit wie Keith Emerson und Rick Wakeman in aller Munde war es für Can schwer, sich zu zügeln, besonders da sie wirklich alles in Grund und Boden spielen konnten, wenn sie wollten. Der Kritiker Nick Kent vom New Musical Express sah sich veranlasst zu schreiben, nur Can haben sich über die Krautrock-Zone hinaus motiviert, um wirklich alle Superlative schlechthin zu rechtfertigen. Sonntagsbeilagen, Kunstmagazine, sogar ein Blatt wie der Spectator, der wirklich nicht mehr über Musik wusste, als man auf ein Aspirin ritzen kann, schrieb, Zitat, wer sich in irgendeiner Weise mit moderner Musik beschäftigt, kann sie nicht übersehen. Und dann schrieb auch noch der schaurige Rockkritiker der Sunday Times, Derek Jewell, Zitat, keine Band der Welt illustriert die Unangemessenheit der heutigen Musikterminologie besser als Can. Oh, Das ist Moonshake aus dem Album Future Days vom Sommer 1973. Der französische Musikkritiker Eric Dehé veröffentlichte 2013 ein kleines Buch über Can in einem Musikverlag in Marseille, Edition Le Mot et le Reste. Es ist ein bemerkenswertes Buch, das zumindest in Ansätzen mal versucht, zu beschreiben, was musikalisch eigentlich hier alles vor sich geht. Das folgende Stück, Bel Air, schreibt Eric Dehé, nimmt die ganze zweite Seite der LP-Version von Future Days ein. Es ist wie ein Flug mit einem Delta-Plane. In bestimmten langen Stücken gibt es diese abrupten rhythmischen Veränderungen, wie plötzliche Turbulenzen in der Luft. Bel Air, der Titel kündigt es schon an, ist eines der atmosphärischsten aller Can-Stücke. Über 20 Minuten entwickelt sich eine arabeske Fusion aus synthetischen Texturen, elektrischen Schreien und dem fast Sprechgesang Damu Suzukis. Alles über einem sehr temperierten Swing und einer wenig gesprächigen Bassgitarre. Can als Quintett aus Seiltänzern. Die Musik lebt, sie strömt hervor wie lebendige Moleküle, angetrieben von einer hybriden Energie. Für Damo markierte das Album Future Days das Erreichen einer neuen Dimension. Er sagte, auf dieser Platte fühlte ich mich wirklich frei. Es war nicht mehr nötig, danach noch weiter Musik zu machen. Er tat es und tut es bis heute trotzdem. Im September 1973 verlässt der Japaner die Band. Am 25. November geben sie ein dreistündiges Konzert im Pariser Olympia. Im darauffolgenden Januar 1974 dauert eine Performance von Can in Berlin ganze 7 Stunden. Thank you. Das Schneiden war ein wichtiges, wenn nicht unser wichtigstes Arbeitsinstrument, sagte Holger Schuckey. Aufgrund dieser Erfahrung kamen wir auf die Idee des Samplens. Ein fehlerhaftes Ereignis, das einen Anfang und ein Ende hat, das namentlich benannt werden kann, das sich noch dazu bearbeiten lässt, muss nicht nur ein Fehler da sein fristen, sondern kann auch ein Element werden, mit dem man kooperiert. Die Veränderungen, die man musikalisch mit Hilfe des Schnitts machen konnte, erschienen uns phänomenal. Wir erkannten, dass Musikteile, die scheinbare Fehler waren, sehr schnell eine ganz eigene musikalische Identität bekamen, wenn man sie als einen Baustein einsetzte. Wir hatten keine Mehrspurtechnik. Wir erkannten, dass dort, wo der Rhythmus gut läuft, richtige Bilder entstanden, was wir so als Bilder bezeichneten. Sie bekamen Namen und wurden zusammengebaut. Es war eigentlich schon die Vorstufe der Sample-Technik. 1969-70 ging das schon los. Aus dem Nachteil, den wir gegenüber einem richtigen Studio hatten, wurde durch die Schnitttechnik die größte Waffe, um eine eigene Qualität aufzubauen. Wenn wir ein reines Abbild geschaffen hätten, eine Fotografie von dem, was wir spielten, dann wären wir drittklassig geworden. Durch das Manipulieren der Aufnahmen konnten wir den Nachteil ins Gegenteil verkehren. Wir sahen uns alle gemeinsam als Urheber, selbst wenn einer nicht mitspielte, weil dessen Einfluss immer noch da war. Keiner wurde von den Urheberrechten ausgeschlossen. Das haben wir bis heute beibehalten. Und es wurde gemeinsam Geld in die Kasse getan, das von unserer Managerin verwaltet wurde. Auf diese Weise wurden wir wirklich am Leben erhalten. Koe ist eines der wenigen Kernstücke, auf denen Damu Suzuki japanisch singt. Eine ironische Postkarte. Kommen Sie nach Japan, flanieren Sie als Tourist durch Tokio, diese verschmutzte Megacity mit ihren sauberen Menschen und dem sauberen Reis. Shikaku Maruten von 1974, die B-Seite einer Single. Übrigens werden sämtliche A- und B-Seiten der Singles von Can in den nächsten Tagen in einer neuen Box erscheinen. Eines der seltenen Interviews, in denen Michael Karoly von sich sprach, fand im November 1974 für den New Musical Express in London statt. Interviewt wurde er von Chris Selovich. Michael spricht von seinem Parcours, von den Zigan-Einflüssen und von Django Reinhardt sowie von der Jazzgitarre Wes Montgomerys. Als ihn Selovich bittet, einige Gitarristen zu nennen, die er vor kurzem gehört habe, kommt eine lange Liste von Namen. Karoly spricht unter anderem von, Zitat, obskuren Gitarristen aus Skandinavien und meint vermutlich Terje Rypdal, der schon 3 Alben für das ECM-Label gemacht hat. Dann erwähnt er Pete Townshend und Eric Clapton und natürlich Jimi Hendrix, vor allem mit der Band of Gypsies, wie Karoly sagte, der entspannteste Rock, den ich je gehört habe. Michael Karoly, wenn du Musik machen willst und schaffst es nicht, sie umzusetzen, dann solltest du versuchen, die Flucht einer Maus vor einer Katze nachzumachen oder den Almabtrieb von 20 Kühen runter in ein Gebirgstal. Es geht immer ums Phrasieren, das Bilden von musikalischen Sätzen. Das macht den Stil eines Künstlers aus. Thank you.